Und unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ist im Studio und hat als ersten Film der Woche den Film An einem Samstag mitgebracht von dem russischen Regisseur Alexander Mindaze. Der Samstag, um den es hier geht, ist der 26. April des Jahres 1986, als es im Kernkraftwerk Tschernobyl zum Super-GAU kam. Frau Lewicke, wie blickt Mindaze zurück auf diesen Tag? Ja, eben nicht in der Form eines Katastrophenfilms, sondern er versucht wirklich eine Annäherung an den Menschen. Wie sind die Menschen damals damit umgegangen? Und das ist zunächst ganz spannend zu beobachten, weil man sich die ganze Zeit fragt, warum fliehen diese Menschen denn einfach nicht? Und dann denkt man, vielleicht hat es ja doch mit dem sozialistischen Regime zu tun. Vielleicht glauben sie einfach nicht, dass es eine Regierung gibt, die sonst immer für sie gesorgt hat, die sie jetzt dieser Gefahr aussetzt. Und natürlich hat es auch viel mit einer sozialistischen Erziehung zu tun. Das Leben wurde immer geregelt und jetzt sind diese Menschen einfach handlungsunfähig. Also benutzt der Regisseur diesen Ausnahmezustand, um wirklich ein Gesellschaftsporträt zu erstellen, um sich nochmal umzuschauen in den 80er Jahren und in dieser Sowjetrepublik. Geht das denn auf? Also erfährt man viel über die Stimmung, über das Leben zu dieser Zeit? Zunächst finde ich es ganz spannend, weil diese Leute sich einfach wieder in diesen Alltag stürzen und es ist ein Samstag, also ein freier Tag und es finden ganz viele Hochzeiten statt. Es wird gesoffen, gefeiert, gegrölt und alles. Und man spürt die ganze Zeit, das ist ein Tanz auf dem Vulkan und das ist auch ganz gut inszeniert. Also die Kamera ist unheimlich unruhig, nimmt so die Unruhe der Figuren auf und es ist auch so ein klassischer klaustrophobischer Zustand, weil das sind immer geschlossene Räume. Man sieht keine Fenster, keine Türen, keine Ausgänge. Aber dieses visuelle Konzept hat man doch dann ziemlich schnell verstanden und da kommt nichts Neues hinzu. Und dann macht einen diese wackelige Kamera auch unheimlich nervös und schwindlig und man erfährt dann doch einfach zu wenig zu den Menschen. Also mir kommt das dann so vor wie so ein langgezogener Videoclip, wo einfach nur gesoffen und getanzt wird und es kommt dann nichts Neues, keine weitere Ebene hinzu. Und deshalb tritt diese Gesellschaftskritik irgendwann auch auf der Stelle und man fragt sich die ganze Zeit, warum er diesen Film jetzt noch gemacht hat, 25 Jahre später. Ihr zweiter Film der Woche ist Das Hausmädchen von Im Sang-soo aus Südkorea. Dieser Film lief im letzten Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes und wurde dort sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert. Warum? Ja, das südkoreanische Kino ist ja immer ein Kino des Exzesses, der Gewalt. Und da ist immer die Frage, will man sich dem tatsächlich aussetzen? Aber es ist ja so, dass der Exzess auch immer genutzt wird, um von einer angeschlagenen Gesellschaft zu erzählen. Und hier, das Hausmädchen, geht es um eine junge Frau, die arbeitet in einem neureichen Haushalt. Und man muss einfach feststellen, gut, Korea ist ein hypermodernes Land. Man trinkt dort Rotwein, man hört Beethoven und sonst was. Aber es herrschen eigentlich feudale Gesellschaftszustände noch. Sie ist wirklich eine Dienerin und sie muss eben auch den Hausherrn bedienen. Die beiden fangen dann auch eine Affäre an. Das bekommt die Frau dann mit und dann wird die Handlung immer dramatischer, exzessiver. Es kommt zu Rachefeldzügen, Gewaltausbrüchen. Aber gleichzeitig in diesen ganzen Trümmern, die dieser Film hinterlässt, erfährt man eben einfach auch unheimlich viel über die koreanische Gesellschaft, bekommt einfach mit, dass dort noch ein sehr rigides Autoritätsdenken herrscht. Also es ist nicht nur hier Schock- und Effektkino, sondern man kriegt wirklich viel vermittelt. Wenn man das so hört, man fühlt sich ein bisschen an Claude Chabrol erinnert, der in seinen Filmen ja das französische Bürgertum seziert. Ist das ein Vergleich, der passt? Ja, ich musste da auf alle Fälle dran denken, weil auch Claude Chabrol immer hinter die schöne Fassade geguckt hat, sich diese menschlichen Abgründe angeschaut hat und auch sich immer wieder angeschaut hat, wie diese doch sehr reiche Gesellschaftsschicht sozusagen ihren Reichtum sichert. Darum geht es auch in dem Film. Vielleicht ist er nicht ganz so subtil inszeniert wie bei Claude Chabrol. Also dieser Film hat schon so einen Hang zu Hochglanzbildern, zu einer gewissen Plakativität, aber trotzdem, finde ich, kriegt er dadurch sowas Hyperrealistisches, dass man sich das wieder gerne anschaut und es bleiben dann doch einige Bilder in Erinnerung und gerade das verzweifelte Gesicht dieser jungen Frau, die dann einfach auch nur um ihr Recht mal kämpft, gehört zu werden, nicht unterzugehen, nicht einfach abgeschoben zu werden. Und es ist ein Remake, was so einen Perspektivwechsel da auch vollzieht. Ja, und zwar geht es um den Klassiker. 1960 ist der gedreht worden und damals wurde eben die Perspektive des Mannes eingenommen. Und die Frau war sozusagen das böse Fremde, was da eingebrochen ist. Jetzt ist es die Perspektive der jungen Frau. Aber trotzdem geht es in beiden Filmen und auch dieser gilt deshalb auch als Kultklassiker in Korea bis heute einfach um diese Tabubrüche. Und es geht einfach um eine repressive Gesellschaft in diesen beiden Filmen. Dankeschön. Anke Lewicke war das über An einem Samstag von Alexander Mindaza, eine russisch-deutsche Koproduktion, und über Das Hausmädchen von dem koreanischen Regisseur Im Sang-soo.